du meine kleine Tigerente. Ich habe dich so lieb, so lieb. Wenn dich mir einer stehlen täte, er wäre doch ein Dieb, ein Dieb. Ach, du meine kleine Ente, wenn es nur immer bliebe, so wie es ist, so wie es ist. Weil ich dich so tierisch liebe, dich so tierisch liebe. Fidi-ralala, Fidi-ralala.